shalt breken, thou shalt breken wie der Rohr auf Eilen. Thou shalt fasten in pieces like a potter's vessel. Thou shalt fasten in pieces, in pieces, like a potter's vessel. Thou shalt break them.